Die Wahl von Dante Gabriel Rossetti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Wahl von Dante Gabriel Rossetti. 1. Iss du und trink, du stirbst, bevor es Tag. Fürwahr, die weise Erde braucht uns nicht. Lass mich aus deinen Armen, Kind, und Pflicht, dein schwüles Haar, das mir so nahe lag, dass ich dir diesen Wein kredenzen mag und dir sein Glanz vergolde das Gesicht. Dein Lied, wie Springflut Schleier wirft ums Licht, soll übertönen jeden Stundenschlag. Küss mich, hochbrüst'ge Schöne, nun und glaub, gar viele gibt's, sie häufen Stein um Stein, zu eitlen Gütern und zu eitler Pflicht. Dann endlich kommt ein Tag, sie sterben nicht, sie lebten nie, doch hören auf zu sein, und dicht um ihren starren Mund fällt Staub. 2. Denk du und tu, du stirbst, bevor es Tag. Am Ufer ausgestreckt im warmen Sand sprichst du, der Mensch durch Maß bis an den Rand, die Erde, rastlos, aber nimmer zag, klomm er zum Gipfel, wo die Wahrheit lag, und ich halte sie nun in der Hand. Wie denn, so wähnt dein törichter Verstand, aus jener Saat erwachse dir Ertrag? Nicht doch, steh auf vom Ufer und komm her, von diesem Fels, wo sich die Welle bricht, blick aus mit mir, bis an den fernsten Saum. Siehst du den letzten weißen Strich von Schaum? Wohl, 1000 Meilen hinter jener Sicht und 1000 Meilen weiter noch ist Meer. Ende von Die Wahl von Dante Gabriel Rossetti.